Mann, aber sie hat dich nicht daran gehindert. Sie konnte nicht, sie war paralysiert. Sie hatte recht, bei ihr hätte es nicht funktioniert. Aber für ihn war es genau das Richtige. Wenn auch sonst nichts. So war es doch das Gegenteil dessen, was sie die ganze Zeit gemacht hatte. Das heißt nicht, dass das, was ich gemacht habe, grundsätzlich effektiver ist als das, was sie gemacht hatte. Nur auf dem Hintergrund all der anderen Dinge, die nicht funktionierten, war es geeigneter für ihn. Diese Therapeutin verfügte nicht über so eine Flexibilität in ihrem Verhalten. Sie tat das Einzige, was sie tun konnte. Sie konnte keine Gestalttherapie machen, denn sie konnte niemanden anschreien. Für sie war das keine Wahlmöglichkeit. Sie war so nett. Ich bin sicher, dass es Leute gab, zu denen noch nie jemand so freundlich war wie sie. Für die mag es eine ganz neue Erfahrung gewesen sein, an ihr rumzuhängen, die irgendeinen Einfluss auf sie hatte. Nur reichte das nicht aus, um ihnen zu den spezifischen Veränderungen zu verhelfen, deren wegen sie überhaupt zur Therapie kamen. Frau, wir fragten das Bewusstsein unseres Partners. Erklärst du dich damit einverstanden, keine Sabotage zu betreiben, nicht zu versuchen? Oh, das impliziert eine Vorannahme, nämlich die, dass das Bewusste sabotieren kann. Ihr könnt das Bewusste ignorieren. Es kann das Unbewusste nicht sabotieren. Es war nicht in der Lage, die ursprüngliche, unbeliebte Wahlmöglichkeit zu sabotieren, und genauso wenig wird es in der Lage sein, die neuen Wahlmöglichkeiten zu sabotieren. Das Umdeuten verhilft letztlich dem Unbewussten zu der erforderlichen Variabilität. Zuvor hatte das Unbewusste nur eine Wahlmöglichkeit, um das zu bekommen, was es wollte. Jetzt hat es mindestens 4 Wahlmöglichkeiten zur Verfügung, 3 neue und die alte. Das Bewusste hat keine neue Wahlmöglichkeit dazu bekommen. Also, wenn man nach dem Gesetz der erforderlichen Vielfalt geht, wer wird die Kontrolle haben? Die Kontrolle wird genau da bleiben, wo sie war, bevor ihr dazu kamt. Auf jeden Fall nicht beim Bewussten. Für manche Leute ist die Illusion wichtig, dass ihr Bewusstes ihr Verhalten kontrolliert. Besonders unter College-Professoren, Psychiatern und Rechtsanwälten ist das eine sehr verbreitete und ansteckende Form der Geisteskrankheit. Sie glauben, dass sie ihr Leben mit Hilfe des Bewusstseins meistern. Falls ihr auch dieser Überzeugung seid, macht einmal das folgende einfache Experiment. Ich möchte, dass ihr das nächste Mal, wenn euch zur Begrüßung jemand die Hand geben will, eure Hand bewusst nicht hebt. Und dann darauf achtet, ob sie sich hebt oder nicht. Ich vermute, dass euer Bewusstes noch nicht einmal merkt, dass der Zeitpunkt für die Unterbrechung dieses Verhaltens gekommen ist, bevor eure Hand schon halb oben ist. Das wird die Frage beantworten, wo die Kontrolle liegt. Mann, wie ist es mit der Anwendung dieser Methode in Gruppen? Ich hoffe, du hast gemerkt, wie wir sie hier angewendet haben. Während des Umdeutens verbringst du etwa 70-80% der Zeit allein, nämlich die Zeit, in der du darauf wartest, dass die Person eine Reaktion bekommt. In dieser Zeit kannst du mit jemand anderem anfangen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass jeder von uns mit 10 oder 15 Leuten das gleichzeitig macht. Die Anzahl der Leute, mit denen ihr es gleichzeitig machen könnt, ist davon abhängig, in welchem Ausmaß ihr fähig seid, auf sinnliches Erleben zu reagieren. Du bestimmst deine Grenzen durch die Verfeinerung deines Sinnesapparates. Ich kenne einen Mann, der mit dieser Methode in Gruppen arbeitet. Er lässt sie alle gemeinsam durch jeden Schritt gehen. Jeder identifiziert etwas. Jeder geht nach innen. Was hast du erhalten? Ein Gefühl? Lass es intensiver werden, ja. Was hast du bekommen? Ich habe was gehört. Lass es lauter werden. Und du? Ich habe ein Bild bekommen. Lass es klarer werden. Er lässt alle anderen warten. Das ist ein anderer Ansatz. Wenn man eine homogene Gruppe hat, geht es leichter so. Mann, auf etwas bin ich neugierig. Habt ihr das schon einmal mit Leuten gemacht, die Krebs haben? Sie nach innen gehen und mit dem Teil sprechen lassen, der den Krebs verursacht hat? Ja, ich habe als Berater für Simonton in Fort Worth gearbeitet. Ich hatte 6 Krebspatienten im Endstadium. Ich fasste sie als Gruppe zusammen und es funktionierte prima. Ich verfügte über genug sinnliches Erleben und die Gruppe über genügend Homogenität, also konnte ich es in dieser Weise machen. Die Simontons erzielen gute Ergebnisse, indem sie nur die Visualisierung benutzen. Wenn man noch die Verfeinerung durch die Repräsentationssysteme und die Kommunikationskanäle, die wir für das Umdeuten entwickelt haben, hinzunimmt, so weiß ich nicht, wo die Grenzen der Methode liegen. Ich würde gerne wissen, wo sie liegen. Ich kann es am besten herausfinden, wenn ich annehme, dass ich alles machen kann und dann losgehe und es tue. Wir hatten einen Studenten, der die vollständige Remission einer Krebspatientin erreichte. Er hat etwas geschafft, was ich sogar noch eindrucksvoller finde. Er erreichte in 2 Wochen, dass eine Eierstockzyste von der Größe einer Orange wegschrumpfte. Nach der medizinischen Wissenschaft lag das nicht einmal im Bereich des Möglichen. Diese Klientin sagt, dass sie die Röntgenbilder besitzt, die es beweisen. Denjenigen von euch, die durch eine medizinische Ausbildung gegangen sind, ist in bestimmter Hinsicht ein schlechter Dienst erwiesen worden. Lasst mich einen Moment darüber sprechen. Das medizinische Modell basiert auf einem wissenschaftlichen Modell, das Folgendes sagt: Eine Möglichkeit, wissenschaftlich über eine komplexe Situation etwas herauszufinden, besteht darin, alles in dieser Situation einzuschränken, nur eine Variable nicht. Dann verändert man die Valenz dieser Variable und achtet darauf, wie sich das System verändert. Ich denke, das ist ein ausgezeichneter Weg, um in der Welt der Erfahrungen Ursache, Wirkung, Beziehungen zu finden. Ich denke nicht, dass es ein nützliches Modell ist für die direkte Kommunikation mit einem anderen Menschen, der versucht, eine Veränderung zu erreichen. Anstatt euch in der direkten Kommunikation in eurem Verhalten einzuschränken, wollt ihr lieber euer Verhalten uneingeschränkt variieren, um das zu tun, was immer ihr tun müsst, um die Reaktion hervorzurufen, die ihr haben wollt. Seit geraumer Zeit sind die Mediziner bereit zuzugeben, dass die Menschen psychisch sich selbst krank machen können. Sie wissen, dass kognitive, psychische Mechanismen Krankheiten erzeugen und dass so etwas wie ein Placebo-Effekt sie kurieren kann. Aber dieses Wissen wird in unserer Kultur nicht angemessen genutzt. Das Reframing ist eine Möglichkeit, damit anzufangen. Das Reframing ist für jedes psychosomatische Symptom die Behandlungsmethode der Wahl. Ihr könnt davon ausgehen, dass alle physiologischen Symptome psychosomatischer Natur sind und dann ein Reframing machen, wobei ihr sicherstellt, dass alle medizinischen Hilfsmöglichkeiten von der betreffenden Person schon ausgenutzt worden sind. Wir gehen davon aus, dass alle Krankheiten psychosomatisch sind. Wir glauben es eigentlich nicht wirklich. Wenn wir jedoch so tun, als wenn es wahr wäre, haben wir die Möglichkeit, angemessen und effektiv auf solche Menschen zu reagieren, deren Schwierigkeiten von den Medizinern nicht als psychosomatisch erkannt bzw. anerkannt werden. Ob es nun Apathiker waren, mit denen wir gearbeitet haben, oder Menschen mit einer organisch bedingten Paralyse, recht häufig konnten wir Veränderungen im Verhalten erreichen. Man kann auch sagen, die Leute haben nur so getan, als hätten sie sich verändert. Aber wenn sie für den Rest ihres Lebens weiterhin in effektiver Weise nur so tun, als ob, bin ich zufrieden. Für mich ist das real genug. Uns geht es nicht darum, was wahr ist oder nicht, sondern darum, welches Glaubenssystem nützlich ist, um als Kommunikator aus ihm heraus zu operieren. Wenn ihr Arzt seid und jemand mit einem gebrochenen Arm zu euch kommt, so denke ich, werdet ihr logischerweise den Arm versorgen, anstatt philosophische Spielchen zu spielen. Wenn ihr als Kommunikatoren das menschliche Modell als Metapher für psychische Veränderungen benutzt, macht ihr einen gravierenden Fehler. Es ist kein nützliches Prinzip, um euer Denken in diesem Bereich zu organisieren. Ich denke, die Behandlungsform für Schizophrenie und Neurose wird vermutlich schließlich die pharmakologische sein. Aber ich denke nicht, dass das so sein muss. Ich denke, dass es wahrscheinlich so sein wird, denn in unserem Land haben die Strukturen der Ausbildung im Bereich der Psychotherapie ein reichliches Ausmaß von Inkompetenz hervorgebracht. Die Therapeuten bringen einfach keine Resultate hervor. Einige ja, aber was sie tun, verbreitet sich nicht genug. Und das ist auch eine der Funktionen, die wir nach unserem Verständnis erfüllen. Die Information in so eine Form zu bringen, dass sie leicht gelernt werden kann und sich weit verbreitet. Alkoholismus behandeln wir auch als psychosomatischen Prozess, genau wie Allergien, Kopfschmerzen und Phantomschmerzen. Der Alkohol ist ein Anker, wie jede andere Droge auch. Was ein Alkoholiker euch durch die Tatsache, dass er Alkoholiker ist, mitteilt, ist im Wesentlichen die einzige Möglichkeit, wie ich zu bestimmten Erfahrungen kommen kann, die für mich als Mensch wichtig und positiv sind, Kameradschaft, Flucht vor bestimmten bewussten Prozessen oder was immer sonst, ist dieser Anker, genannt Alkohol. Solange sich nicht irgendein anderes Verhalten um den sekundären Gewinn kümmert, werden Sie immer wieder zu diesem Anker zurückkehren. Also gibt es 2 Schritte in der Behandlung des Alkoholismus. Zuerst muss sichergestellt werden, dass der sekundäre Gewinn von irgendeiner anderen Aktivität übernommen wird. Sie können Kameradschaft erleben, ohne sich dafür betrinken zu müssen. Ihr müsst herausfinden, welches spezifische Bedürfnis der Einzelne hat. denn sie sind bei jedem verschieden. Habt ihr ihnen erst einmal effektivere Wege beigebracht, wie sie sich den betreffenden sekundären Gewinn auch ohne die Notwendigkeit von Alkohol sichern können? So ankert ihr irgendetwas anderes anstelle des Alkoholstimulus. Damit sie nicht durch den alkoholisierten Zustand hindurch müssen, um zu den Erfahrungen zu kommen, die sie wünschen und brauchen. Wir hatten bei Alkoholikern schon mit einmaligen Sitzungen recht guten Erfolg. Natürlich nur, wenn wir sichergestellt haben, dass jeweils beide Schritte vorhanden waren. Mann, geht ihr von der grundlegenden Annahme aus, dass ein Mensch aus seinem Bewusstsein heraus angeben kann, worin der sekundäre Gewinn besteht? Niemals! Wir gehen davon aus, dass er das nicht kann. Das Umdeuten in der sechsstufigen Form, so wie wir es hier gezeigt haben, hat bestimmte schon erwähnte Vorteile. Zum Beispiel wird durch dieses Vorgehen ein Programm installiert, das die Person benutzen kann, um später ohne fremde Hilfe in jedem Bereich ihres Lebens Veränderungen zu erreichen. Ihr könnt es auch verhaltensmäßig durchführen. Dies ist in der Tat ebenso gut wie eine Strategie oder ein Behandlungsplan für die Verhaltenstherapie wie für das, was wir hier gemacht haben. In der landläufigen therapeutischen Beziehung übernimmt der Therapeut die Verantwortung dafür, sein gesamtes verbales und nonverbales Verhalten einzusetzen, um Reaktionen hervorzurufen, um direkten Zugang zu den Ressourcen in den Teilen der Person zu bekommen und um mit diesen Teilen zu kommunizieren. Dementsprechend wird der Klient im normalen therapeutischen Prozess jeweils zu einem dieser Teile werden. Er wird weinen oder erfreut sein oder ekstatisch etc. Er wird in allen Output-Kanälen zeigen, dass er seinen Bewusstseinszustand verändert hat und zu dem Teil geworden ist, mit dem ich kommunizieren möchte. Mit der Umdeutung gehen wir in diesem Prozess einen Schritt zurück und bitten den Betreffenden, einen Teil zu erzeugen, der für die Aufrechterhaltung eines nützlichen und wirkungsvollen internalen Kommunikationssystems zwischen den Teilen verantwortlich sein wird. Die gleiche sechsstufige Form kann jedoch auch als Organisationsprinzip für die eher gewöhnliche Art therapeutischen Vorgehens benutzt werden. Der erste Schritt, die Identifikation des Musters, entspricht dem Kontext der normalen Therapiesituation, etwa der Frage, welche spezifische Veränderung möchtest du heute angehen? Und der dann folgenden kongruenten Antwort. Es gibt im gewöhnlichen therapeutischen Vorgehen viele Möglichkeiten, Kommunikation mit einem Teil herzustellen, wenn man flexibel ist. Zum Beispiel das Ausspielen der Polarität. Angenommen, ich arbeite mit jemandem, der total depressiv ist. Ich kann den Kontakt zu dem Teil in ihm, der depressiv ist, dadurch herstellen, dass ich ihn direkt anspreche. Wenn ich mit dem Teil in Kontakt kommen möchte, der auf keinen Fall will, dass er depressiv ist, kann ich sagen, Junge, du bist depressiv. Du gehörst wirklich zu den depressivsten überhaupt. Ich wette, dass du dein ganzes Leben lang depressiv warst. Bestimmt hast du niemals irgendeine andere Erfahrung gemacht, als die depressiv zu sein, ganz sicher nicht. Nun, nicht gerade mein ganzes Leben, aber in der letzten Zeit. Oh nein, ich wette, das geht schon dein ganzes Leben lang so. Nein, nein, mein ganzes Leben lang nicht. Letzte Woche fühlte ich mich ungefähr für eine Stunde ganz gut. Mit anderen Worten, wenn man die Position übertreibt, die einem angeboten wird, und dabei kongruent ist, erhält man eine Polaritätsreaktion. Und sobald die Person Zugang zu der Polarität hat, kann man sie ankern. Frau, ich habe eine Klientin, die immer sagt, das ist lächerlich, ich will das nicht machen. Schön, und? Frau, lacht ihr an so einem Punkt, oder? Nein. Also zunächst einmal hat mir noch niemand so etwas erzählt. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass ich eine Menge Vorbereitungen treffe, bevor ich in so etwas einsteige. Zuerst pace ich reichlich, gleiche mit den Repräsentationssystemen an, Matching, und spiegele viel. Du könntest es also als Aussage nehmen, dass du diese Person nicht genügend vorbereitet hast. Oder du könntest es als Hinweis dafür nehmen, dass du gerade Zugang zu dem Teil gefunden hast, mit dem es auch wichtig ist, zu kommunizieren. Ihr Verhalten übermittelt eine Klasse von Botschaften und die Verbalisierung eine andere. Wenn du erkennst, dass der Teil, der in dem Moment gerade aktiv ist, der ist, mit dem du ohnehin kommunizieren musst, dann machst du es nicht in der sechsstufigen Form. Du gehst gleich weiter in der gewöhnlichen Form therapeutischen Vorgehens, denn du hast die Kommunikation mit dem Teil schon hergestellt. Beug dich vor und ankere ihn in der gleichen Weise, über die wir hier schon gesprochen haben. Dadurch kannst du dir immer wieder Zugang zu diesem Teil verschaffen, wann immer du ihn brauchst. In der gewöhnlichen Form therapeutischen Vorgehens ist so eine Reaktion eine erfolgreiche Reaktion. Ob ihr nun in der sechsstufigen Form vorgeht oder in der Form der eher normalen therapeutischen Begegnung, so wie die, über die ich gerade gesprochen habe, auf jeden Fall habt ihr gerade einen Kommunikationskanal eingerichtet. An diesem Punkt ist es wichtig, nur Berichte und keine Interpretationen des Bewussten der Person zu akzeptieren. Wenn ihr ihre Interpretationen akzeptiert, werdet ihr in die gleichen Schwierigkeiten kommen, in denen sie sich schon befindet. Die Kommunikation zwischen ihrem bewussten Verständnis und der unbewussten Absicht ist widersprüchlich. Wenn ihr Partei ergreift, werdet ihr verlieren. Es sei denn, ihr stellt euch auf die Seite des Unbewussten. Denn das Unbewusste gewinnt sowieso in jedem Fall. Wenn sich euer Klient weigert und nichts mit der Exploration unbewusster Teile zu tun haben will, könnt ihr zu ihm sagen, sehen Sie, ich garantiere Ihnen, dass dieser Teil von Ihnen, gegen den Sie in Ihrem Bewusstsein ankämpfen, dieser Teil, der Sie immer wieder xen lässt, irgendetwas Nützliches für Sie tut. Ich werde mich auf seine Seite stellen, gegen Ihr Bewusstes, und zwar so lange, bis ich zu meiner Zufriedenheit feststelle, dass dieser unbewusste Teil von Ihnen Verhaltensmuster gefunden hat, die effektiver sind als das, was Sie zurzeit tun. Nun, auf diese Art ist es nicht sehr schwer, Widerstand zu erzeugen. So ist zumindest meine Erfahrung. Schritt 3 des Umdeutens ist die Hauptkomponente dessen, was die meisten Leute tun, wenn sie Familientherapie machen. Angenommen, man hat einen Vater, der häufig die Beherrschung verliert. Virginia Satir wartet so lange, bis er ein gutes Stück seiner Wut ausgedrückt hat. Und dann sagt sie, ich möchte Ihnen sagen, dass ich in all den Jahren, in denen ich Familientherapie mache, schon eine Menge wütender Leute getroffen habe und eine Menge Leute, die ihre Wut ausdrücken konnten. Ich denke, es ist für alle Menschen sehr wichtig, das auszudrücken, was sie in ihrem Bauch fühlen, ob es nun ein Glücksgefühl ist oder Wut, so wie sie eben fühlten. Ich möchte Ihnen meine Anerkennung dafür aussprechen und ich hoffe, dass alle anderen Mitglieder in dieser Familie es auch können. Nun, das ist Pacing. Akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Und dann geht sie ganz dicht an den Vater heran und sagt, und sind Sie jetzt in diesem Moment auch bereit, mir etwas über die Einsamkeit und die Verletzungen zu erzählen, die hinter dieser Wut liegen? Eine andere Form der Umdeutung von Verhalten ist es zu sagen, schreien Sie jeden so an? Den Zeitungsjungen schreien Sie nicht an und Ihren Mechaniker auch nicht, oder? Nun, versuchen Sie damit ihr zu sagen, dass Sie sich um Sie sorgen? Sind Sie darüber so wütend? Denn mir ist aufgefallen, dass sie es nicht bei Leuten werden, um die sie sich nicht sorgen. Es muss also eine Botschaft der Fürsorglichkeit sein. Wussten Sie, dass dieses seine Art war, Ihnen gegenüber seine Fürsorglichkeit auszudrücken? Ihnen zu zeigen, dass er sich Sorgen darüber macht, was Sie tun? Nun, wie fühlst du dich jetzt, wo du das weißt? Well, how do you feel about knowing that now? Wie viele von euch haben Virginia Satir das schon sagen hören? Es ist ein verrückter Satz. Er hat tatsächlich überhaupt keine Bedeutung, aber er funktioniert. Er ist ein weiteres Beispiel für die Umdeutung von Verhalten. Es ist das gleiche Prinzip, nur mit der Einbeziehung eines Inhaltes. Das ist der einzige Unterschied. Carl Whittaker hat ein schönes Umdeutungsmuster, eine Vorgehensweise, die es anscheinend nur bei ihm gibt. Der Ehemann beklagt sich. In den ganzen letzten 10 Jahren hat sich niemand um mich gekümmert. Alles musste ich alleine machen und so war ich gezwungen, die Fähigkeit zu entwickeln, auf mich selbst Acht zu geben. Nie ist jemand besorgt um mich. Karl Whittaker sagt, Gott sei Dank haben Sie gelernt, auf Ihren eigenen Füßen zu stehen. Ich schätze Männer, die das können. Freuen Sie sich nicht darüber, dass Sie es können? Ein Verhalten wird umgedeutet, bekommt einen neuen Rahmen. Wenn ein Klient sagt, wissen Sie, also ich nehme an, ich bin nicht gerade der perfekte Ehemann, sagt er, Gott sei Dank, ich bin wirklich erleichtert. Ich hatte schon 3 perfekte Ehemänner diese Woche. Sie sind so langweilig. Er macht damit Folgendes. Er hebt die Vorannahme, das Implikat der Botschaft auf, die er bekommt, indem er sie durch eine andere ersetzt. Ursprünglich entwickelten wir das Umdeuten, als wir Virginia Satir im Kontext der Familientherapie beobachteten. Wir haben es auch auf Entscheidungsprozesse im Management angewandt. In einem gewissen Ausmaß wurde das schon vor einigen Jahren gemacht, mit Hilfe eines Prozesses, der Brainstorming genannt wurde. In meinem Verständnis ist das Brainstorming eine Situation, in der die Leute ihre ungewöhnlichen Urteilsreaktionen beurlauben. Das wird allen Beteiligten ausdrücklich nahegelegt. Ihnen wird einfach erlaubt, frei zu assoziieren, ohne den Wert oder den Nutzen der Idee, die Sie fördern, zu beurteilen. Wenn das Brainstorming in einer effektiven Weise durchgeführt wird, ist das typische Resultat, dass die Leute sehr viel mehr Ideen hervorbringen als in anderen Modi der Zusammenarbeit. Das funktioniert in erster Linie deshalb, weil dabei wirklich sauber unterschieden wird zwischen den Ergebnissen, wofür werden wir dieses Material benutzen, und dem Prozess, dem Hervorbringen von Ideen zusammen mit anderen Menschen. Das gleiche Prinzip, nur generell angewandt, ist das Umdeuten. Immer wieder ist mir in der Arbeit im Management, in der Schiedsgerichtsbarkeit und mit Familien aufgefallen, dass es ein Ziel gibt, auf das ich eine Anzahl von Mitgliedern des Systems hinbewegen möchte. Sie fangen an, über die Charakteristika oder Dimensionen, die Vor- oder Nachteile dieses angestrebten zukünftigen Zustandes zu diskutieren. Und während sie das tun, verhalten sich andere Mitglieder, die in diese Auseinandersetzung involviert sind, so, als fühlten sie sich dazu gezwungen, auf bestimmte Einschränkungen hinzuweisen, die gegenwärtig in der Organisation existieren und den in Frage stehenden Schritt unmöglich machen. Nun, was dabei fehlt, ist die zeitliche Bestimmung. Sie haben tatsächlich recht, es gibt Einschränkungen in der Organisation oder in der Familie, die es unmöglich machen, ganz konkret ausgedrückt, die vorgeschlagenen Schritte jetzt anzugehen. Wenn ihr als Berater für eine Organisation oder für eine Familie arbeitet, könnt ihr den Leuten beibringen, zwischen solchen Aussagen, die sich mit der Beschreibung des zukünftigen Zustandes decken, und solchen, die den gegenwärtigen Zustand charakterisieren, zu unterscheiden. Wenn ihr das erreicht habt, habt ihr ungefähr 95% des Gezänks vermieden, das normalerweise in Planungssitzungen stattfindet. Ihr überzeugt die Leute in der Organisation davon, dass es nützlich für sie wäre, wenn sie sich frei genug fühlen, sich in der Diskussion auf den angestrebten zukünftigen Zustand zu beschränken, um dabei die Vorschläge und die Einschränkungen des gegenwärtigen Zustandes ganz auseinanderzuhalten. Das ist ein Beispiel dafür, zuerst bestimmte Dimensionen der Erfahrung auszusortieren, dann in einer nützlichen Weise mit ihnen umzugehen und sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins System zu reintegrieren. Was ihr auch braucht, ist ein Aufpasser. Ihr kennt alle die folgende Erfahrung. Ihr seid bei einem Organisationstreffen dabei oder in einem Familiensystem. Ganz egal, was gesagt wird und von wem es gesagt wird, es gibt eine Person, die alles aufgreift. Worum es in dem jeweiligen Vorschlag oder der Aussage geht, ist völlig gleichgültig. Es gibt jemanden, der sich so verhält, als sei seine Funktion in diesem System, jede gerade angebotene Formulierung zu hinterfragen. Es ist sehr nützlich, das zu können, aber es kann auch sehr störend sein. Über welche Techniken verfügt ihr, um das, was in dieser Situation stattfindet, zu utilisieren? Wer kennt einen Weg, wie man damit effektiv umgehen kann? Frau, man kann es eskalieren lassen. Man kann den Betreffenden bitten, mehr desselben zu tun. Du würdest also die Gestalttechnik der Übertreibung und Verstärkung anwenden. Zu welchem Resultat führt sie typischerweise? Frau, hört auf damit. Genau, das ist ein schöner Transfer aus der Therapie. Sie benutzt also eines der drei Muster, die für Therapeuten charakteristisch sind, die Kurztherapien machen. Das Muster der Verschreibung des Symptoms. Wenn zum Beispiel jemand mit Gewichtsproblemen zu Milton Erickson kam, so hat er typischerweise gefordert, dass er in den nächsten 2 Wochen exakt 11 Pfund zunehmen soll. Man könnte das für ein völlig irrationales Vorgehen halten. Es ist jedoch ziemlich effektiv. Denn eins von beiden wird passieren. Entweder nimmt die Person ab, eine Polaritätsreaktion, ein Ergebnis, auf das er sowieso zusteuert, oder sie nimmt 11 Pfund zu. Typischerweise nehmen die Leute nicht 10 oder 12 Pfund zu, sie nehmen 11 Pfund zu. Da sie in der Lage waren, das zu schaffen, impliziert ihr Verhalten, dass sie ihr Gewicht kontrollieren können. In jedem Falle labilisiert es die Situation. Ich habe noch nie davon gehört, dass dieses Vorgehen die Leute stabilisiert hätte. Irgendetwas passiert immer. Dieses Vorgehen hat die gleiche Struktur wie das Manöver, das Salvador Minucci durchführt. wenn er sich mit einem Familienmitglied verbindet, um das System aus dem Gleichgewicht zu werfen. Ein wirklich gutes Beispiel für den Transfer einer therapeutischen Technik in den Kontext der Arbeit mit Organisationen. Ich möchte euch noch eine weitere Utilisation anbieten. Sobald ihr merkt, dass das Hinterfragen zu einer echten Störung wird, könnt ihr den Prozess unterbrechen und sagen, wissen Sie, ich habe herausgefunden, dass es sehr nützlich ist, wenn Einzelne in einer Gruppe spezifische Aufgaben erhalten. Als Berater von Organisationen habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass dieses Vorgehen für die Durchführung von Konferenzen und Sitzungen sehr nützlich ist. Ein Gruppenmitglied passt auf, dass keine Ideen verloren gehen und so weiter. Dann könnt ihr dieser Person die Funktion zuweisen, der Hinterfrager zu sein. Immer wenn jemand in der Gruppe etwas einbringt, eine wohlformulierte Anregung oder eine Reihe von Vorschlägen, besteht seine Aufgabe darin, diese Formulierungen an einem bestimmten Punkt zu hinterfragen. Er erklärt ihnen, dass er durch das Hinterfragen der Formulierungen die anderen jeweils zwingt, immer genau das zu differenzieren und ihre Vorschläge in eine Form zu bringen, die effektiv und realistisch sein wird. Dann habt ihr das Symptom verschrieben, aber auch institutionalisiert. Einmal habe ich nur das Symptom verschrieben. Und beim nächsten Treffen passierte das Gleiche wieder. Ich musste es noch einmal machen. Dass man diese Intervention immer wieder aufs Neue machen muss, kann man am besten durch eine Institutionalisierung verhindern. Indem man also dieser Person die Funktion des Hinterfragers zuteilt. Das Wesentliche daran ist, dass ihr dadurch die Kontrolle über ihr Verhalten bekommt. Jetzt habt ihr einen Einfluss darauf, wann das Hinterfragen stattfinden wird. Das ist ein Beispiel für die Utilisation. Man versucht nicht, das problematische Verhalten zu unterbinden, man utilisiert es. Die eigentliche Metapher für die Utilisation ist eine Situation, in der ich niemals gegen die Energie kämpfe, die mir von jemandem oder von einem Teil von ihm entgegengebracht wird. Utilisation ist das psychologische Gegenstück zu den östlichen, martialen Künsten wie Aikido oder Judo. Dieses ist die entsprechende Strategie für die psychologischen, martialen Künste. Man akzeptiert und utilisiert die Reaktionen und die Antworten. Man bekämpft sie nicht und stellt sie auch nicht in Frage, mit einer Ausnahme natürlich. Wenn zum Problem der Leute dazugehört, dass sie alle Leute überrennen, stellt ihr ihnen ein Bein, denn ihr Problem beinhaltet genau das Muster, das sie gerade praktizieren. Nämlich, sie setzen ihren Kopf durch. Das ist natürlich ein Paradox, denn wenn sie wirklich ihren Kopf durchsetzen würden, säßen sie nicht in eurem Therapieraum. Also, angenommen, Jim hier bringt einen Vorschlag ein und Tony ist der Typ, dem ich die Rolle des Hinterfragers zugedacht habe. Wenn Tony anfängt zu unterbrechen, sage ich, ausgezeichnet, gute Arbeit, Tony, pass auf, Tony. Ich denke, es gibt etwas, auf das du noch mehr achten solltest. Wir haben Jim noch nicht genug Raum gegeben, um sich selbst zu widersprechen. Also lass ihn zuerst seinen Vorschlag zu Ende bringen und die Reaktionen der anderen erhalten, und dann werde ich dir ein Zeichen geben und du schießt los, okay? Damit habe ich ihm im Wesentlichen die Botschaft gegeben. Ja, aber jetzt noch nicht. Frau, das funktioniert, wenn man als externer Berater dazukommt. Aber was ist, wenn man sich im System befindet? Wenn ihr als interner Berater arbeitet oder ein Systemmitglied auf der gleichen funktionalen Ebene seid, kann es sein, dass es Leute gibt, die sich über euch ärgern oder in den Widerstand gehen, wenn ihr den Vorschlag als euren Vorschlag kennzeichnet. Ihr müsst ihn also in einen geeigneten Rahmen stellen. Es ist kein Vorschlag, der von euch kommt. Ihr bietet einen Vorschlag an, der von außen kommt, von dem ihr glaubt, dass er für euch und die anderen Gruppenmitglieder nützlich sein könnte. Ihr könnt das metaphorisch machen. Ihr könnt sagen, letztens habe ich einen spannenden Abend mit einem Firmenberater in Chicago verbracht. Ich nahm an einer Konferenz teil und der Leiter erzählte uns Folgendes. Dann gebt ihr genau die Informationen, die ich euch eben gegeben habe. Wenn ihr kongruent dabei seid, wird es ein akzeptabler Vorschlag werden. Außerdem könnt ihr noch eine Testperiode vorschlagen, um herauszufinden, ob es sich lohnt. Ihr könnt die Leute bitten, es 2 Stunden lang auszuprobieren. Wenn es funktioniert, werden die Leute es fortsetzen. Wenn es nicht funktioniert, habt ihr nicht viel verloren. Und wollt es ohnehin nicht fortsetzen. Ich möchte ganz deutlich machen, dass Diskussionen mit antagonistischen Positionen das Lebenselixier jeder Organisation sind, wenn sie in einem bestimmten Kontext stattfindet. Dieser Kontext ist ein Rahmen, in dem man einen ganzen Prozess des Streitgespräches hineinstellt. So dass die Dispute, die Diskussionen der antagonistischen Vorschläge einfach verschiedene Wege sind, das gleiche Ziel zu erreichen. Ein Ziel, mit dem alle Mitglieder übereinstimmen. Ich möchte ein inhaltliches Beispiel dafür geben. George und Harry sind Besitzer einer Firma. Beide mit einem Anteil von 50%. Ich wurde als Firmenberater angeheuert. Harry sagt Folgendes: Wir müssen unsere Firma vergrößern. Wachsen oder eingehen ist die Devise. Um es genauer zu sagen, wir müssen in diesem Jahr noch Filialen in Atlanta, Chattanooga und Miami aufmachen. Und George hier sagt: Harry, pass auf, du weißt so gut wie ich, dass wir unsere Filialen in Chicago und Milwaukee letztes Jahr mit zu geringem Kapital aufgemacht haben. Und Tatsache ist, dass sie sich immer noch nicht selbst tragen. Sie haben sich immer noch nicht so weit stabilisiert, dass sie den Umsatz bringen, den sie bringen müssten, damit ich zuversichtlich sagen könnte: Okay, wir können weitermachen und diese neuen Filialen eröffnen. Sag mal, wie oft müssen wir denn das noch durchkauen? Diese beiden Menschen sind also inhaltlich verschiedener Meinung über den nächsten Schritt, den sie als Firmenleitung unternehmen sollen. Eine Strategie, die in solchen Situationen immer effektiv ist, besteht im Umdeuten der beiden Reaktionen in alternative Wege, zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen, das sie beide übereinstimmend als erstrebenswert erachten. Also müsst ihr zuerst das gemeinsame Ziel finden, das heißt den Rahmen herstellen. Dann gebt ihr ihnen Instruktionen, wie sie die Meinungsverschiedenheit über ihre Vorschläge effektiv austragen können. Denn jetzt sind die beiden Vorschläge Beispiele dafür, wie ein und dasselbe Ergebnis zu erreichen ist. Ein Ergebnis, dem sie beide zugestimmt haben. Ich würde etwa so vorgehen. Warten Sie, ich möchte für einen Moment unterbrechen. Ich möchte nur sicher gehen, dass ich Sie beide verstehe, Harry. Sie möchten expandieren, denn Sie wollen, dass die Firma wächst und ein größeres Einkommen möglich wird, richtig? Dann wende ich mich George zu und sage, ich verstehe Sie folgendermaßen. Ihr Einwand gegen die Expansion zu diesem Zeitpunkt, Ihre Betonung der Tatsache, dass sich die Filialen in Milwaukee und Chicago noch nicht ganz selbst tragen, ist Ihre Weise sicherzustellen, dass die Qualität der Leistungen, die Sie als Firma anbieten, auf einem bestimmten Niveau liegt. Sie bieten ein Qualitätsprodukt an, Sie möchten diese Qualität auch beibehalten, denn sonst würde die ganze Geschichte sowieso nicht laufen. Und er wird sagen, natürlich, warum fragen Sie das alles? Darauf sage ich, okay, ich glaube, ich verstehe jetzt. Sie beide stimmen darin überein, dass das, was Sie erreichen wollen, eine Expansion in einem solchen Ausmaß ist, die eine Aufrechterhaltung der hohen Qualität der Leistung gewährleistet, die Ihre Firma anbietet. Beide werden sagen, natürlich. Damit habt ihr die Übereinstimmung, die ihr braucht, den Rahmen. Ihr sagt, gut. Da stimmen wir überein in Bezug auf das Ergebnis, das wir gemeinsam erreichen wollen. Lassen Sie uns jetzt versuchen, den besten und effektivsten Weg zu diesem Ergebnis zu finden. George, können Sie jetzt bitte eine ganz spezifische und detaillierte Aussage darüber machen, woran Sie erkennen werden, wann die Filialen in Chicago und Milwaukee so weit stabilisiert sind, dass Sie mit einem guten Gefühl woanders investieren und weiter expandieren können? Harry, ich möchte, dass Sie noch deutlicher machen, was genau Ihnen evident ist, wenn Sie den Eindruck haben, es sei an der Zeit, neue Filialen zu eröffnen. Was genau sehen oder hören Sie, dass Ihnen die Sicherheit dafür gibt, dass jetzt der geeignete Zeitpunkt ist, um in Chattanooga eine Filiale aufzumachen und dass Sie dabei trotzdem noch die Qualität der Leistungen, die Sie anbieten werden, aufrechterhalten können? Im Anfang benutze ich eine generalisierende Sprache, um den Rahmen herzustellen. Dann stelle ich sicher, dass er verankert ist, da wir alle übereinstimmen in Bezug auf das Ergebnis. Dann fordere ich Sie auf, Ihre Vorschläge, über die Sie sich bis dahin gestritten haben und die jetzt in einem Kontext der Übereinstimmung eingebettet sind, wieder auf die Ebene sinnlicher Erfahrung zurückzubringen. Ich verlange von beiden spezifische Beweise, die belegen, dass Ihr eigener Vorschlag effektiver ist, um zu dem Ergebnis zu gelangen, über das Sie sich zuvor geeinigt hatten. Jetzt werden Sie einen konstruktiven Disput haben und ich werde Ihre Sprache überwachen und sicherstellen, dass Sie genau genug sind, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. Man kann immer herausbekommen, was die Evidenz der Beweise ausmacht, die belegen, dass ein Vorschlag effektiver ist als der andere. Die genaue Strategie dieses Vorgehens ist die folgende. Ihr hört euch die beiden Beschwerden A und B an. Dann fragt ihr euch selbst, wofür ist sowohl A als auch B ein Beispiel. Was macht die Klasse oder die Kategorie aus, zu der beide gehören? Welche Zielvorstellung haben diese beiden Menschen gemeinsam? Welche gemeinsame Absicht liegt hinter oder unter diesen beiden speziellen Vorschlägen? Wenn ihr das erst einmal herausgefunden habt, unterbrecht ihr und stellt das Offensichtliche fest. Ihr bewirkt eine Übereinstimmung zwischen diesen Menschen, die jetzt damit anfangen können, innerhalb des Kontextes von Übereinstimmung verschiedener Meinung zu sein. Nun, dieser Prozess hat die gleichen formalen Eigenschaften wie der des sechsstufigen Umdeutens, durch den ich vorhin mit Dick gegangen bin. Wir haben einen Punkt gefunden, wo sein Bewusstes und sein Unbewusstes sich über ein bestimmtes Ergebnis einigen konnten, das für ihn als Individuum nützlich ist. Harry und George sind sich jetzt darüber einig, dass egal, was sie letztlich tun werden, entweder einen der Vorschläge verwirklichen oder beide oder irgendeine Alternative zu beiden, dass das Ergebnis, auf das sie hinarbeiten, dem Wohl der Firma als Ganzes dient. Also ignoriere ich die spezifischen Verhaltensweisen und halte Ausschau nach einem Ergebnis, über das die beiden Teile der Firma oder die beiden Teile des Menschen sich einigen können. Und dann, nachdem ich es geschafft habe, den Rahmen der Übereinstimmung herzustellen, wird es problemlos, die Verhaltensweisen zu variieren, um eine zu finden, die zu dem Ergebnis führt, dem beide zustimmen können. Wenn ihr es mit mehr als zwei Leuten zu tun habt, was gewöhnlich der Fall ist, könnt ihr die Situation vereinfachen, indem ihr die Diskussion organisiert. Ihr sagt einfach, also ich werde sehr konfus, so wie wir die Dinge diskutieren. Ich würde es gerne ein bisschen ordnen, und zwar so. Ich möchte, dass die übrigen von Ihnen ausgesprochen aufmerksam sind. Sie haben die Aufgabe, diese beiden hier zu beobachten und genau hinzuhören, was sie vorschlagen werden, und mich darin zu unterstützen, das Gemeinsame an dem, was sie tun wollen, herauszufinden. Ihr könnt den Ablauf auch so organisieren, dass es mehrere Paare gibt und dann mit jeweils einem Paar zur Zeit arbeiten. Und während ihr das tut, lernen die Beobachter natürlich gleichzeitig das Muster des Vorgehens. Die Leute haben seltsame Vorstellungen über Veränderungen. Veränderung ist das einzig Konstante in meiner etwa 30-jährigen Erfahrung. Eines der verrücktesten Dinge, die passiert sind, und das ist ein sehr gutes Beispiel für natürliches Ankern, ist die Assoziation von Veränderung und Schmerz. In der westlichen Zivilisation sind diese Vorstellungen eng aneinander geankert. Das ist lächerlich. Es gibt keinen notwendigen Zusammenhang von Schmerz und Veränderung, oder was meint ihr, Linda, Tammy, Dick? Es gibt Menschen, für die mag es notwendig sein, dass man ihnen Schmerzen bereitet, um ihnen dabei helfen zu können, sich zu verändern. Das sind die Therapeuten. Die meisten Therapeuten haben einen tief verwurzelten Glauben, sowohl auf der bewussten als auch auf der unbewussten Ebene, nämlich dass Veränderung langsam stattfinden und leidvoll sein müssen. Wie viele von euch haben an irgendeinem Punkt unserer Demonstration zu sich selbst gesagt, das geht zu einfach und zu schnell? Wenn ihr die Vorannahmen prüft, aufgrund derer ihr so reagiert, werdet ihr entdecken, dass sie mit Schmerzen, Zeit, Geld und all solchen Dingen zu tun haben. Einige von ihnen sind sicher sinnvolle und wichtige ökonomische Überlegungen, andere sind einfach überflüssiger Trödel, der in ähnlicher Weise assoziiert wurde wie Schmerz oder Veränderung. Es wäre also gut, wenn ihr die Struktur eures Glaubens überprüft, denn was ihr innerlich glaubt, wird auch äußerlich deutlich werden, im Klang eurer Stimme, in den Bewegungen eures Körpers oder wenn ihr in dieser Weise mit Leuten arbeitet, in einem Zögern, während ihr euch vorbeugt, um jemanden zu berühren. Alle Techniken, die wir euch anbieten, sind sehr wirkungsvoll und elegant. Ich denke, sie sind das Minimum, das ihr zur Verfügung haben solltet, egal in welcher Psychotheologie ihr vorher ausgebildet wurdet. Wenn ihr euch dafür entscheidet, mit diesem Material Fehlschläge zu erzielen, so ist das möglich. Es gibt zwei Wege, das zu schaffen. Ich denke, ihr solltet sie kennen, damit ihr, wenn ihr euch dafür entscheidet, wählen könnt, wie ihr die Fehlschläge erzielen wollt. Ein Weg ist der, extrem rigide vorzugehen. So könnt ihr die Schritte exakt genau so durchlaufen, wie ihr es bei uns gesehen habt und gehört habt. Ohne irgendein Feedback eurer Klienten zu berücksichtigen. Das ist die beste Garantie für Fehlschläge. Für diesen Weg entscheiden sich die meisten Leute. Der zweite Weg, auf dem ihr zu Fehlschlägen kommt, besteht darin, so richtig inkongruent zu sein. Wenn es einen Teil von euch gibt, der nicht im geringsten daran glaubt, dass Phobien in 3 Minuten abgehakt werden können, und ihr euch trotzdem entscheidet, es zu versuchen, so werdet ihr diese Inkongruenz nonverbal kommunizieren. Und schon ist die ganze Geschichte gelaufen. Jede Psychotherapie, die ich kenne, trägt eine akute Geisteskrankheit in sich. Jede von Ihnen glaubt, dass Ihre Theorie, Ihre Landkarte das betreffende Gebiet ist. Es passt nicht in Ihr Denken, dass man jemanden verändern kann, indem man etwas völlig Willkürliches erfindet und es Ihnen dann installiert. Ihnen wird nicht klar, dass das, was Sie glauben, genauso erfunden und willkürlich ist. Klar, Ihre Methoden rufen Reaktionen hervor und manchmal funktionieren sie auch für das Problem, an dem man gerade arbeitet. Aber es gibt 1000 andere Wege, damit umzugehen und 1000 andere Reaktionen. Zum Beispiel in der Transaktionsanalyse TA gibt es eine Geschichte, Reparenting genannt. Sie lassen die Person regredieren und verschaffen ihr neue Eltern. Es funktioniert, wenn es gut gemacht wird. Die TAler glauben, dass die Person Schwierigkeiten hat, weil sie als Kind bestimmte Erfahrungen nicht gemacht hat. Und dass man deshalb mit ihr zurückgehen muss, um ihr diese Erfahrungen zu vermitteln. Andernfalls würde sie sich das nicht ändern. Das ist die Theologie der TA. Und ihre Geisteskrankheit besteht darin, dieses Glaubenssystem zu akzeptieren. Die TA-Leute bekommen nicht mit, dass tausende andere Wege zum gleichen Ergebnis führen und dass einige von ihnen viel schneller sind als das Reparenting. Jedes Glaubenssystem ist sowohl eine große Hilfe, nämlich um etwas ganz Bestimmtes zu tun, als auch eine gründliche Einschränkung, nämlich alles andere nicht zu tun. Das Gute am Glauben ist, dass er einen kongruent macht. In dieser Hinsicht ist es sehr nützlich. Er sorgt dafür, dass einem die anderen glauben. Aber er schränkt das Verhaltensrepertoire drastisch ein. Und mein Glaubenssystem beinhaltet, dass ihr diese Einschränkung sowohl an euch selbst als Person als auch an euren Therapien bemerkt. Eure Klienten werden jeweils als Metapher für euer persönliches Leben enden. Denn euch unterläuft ein in seiner Auswirkung tragischer Fehler. Ihr haltet eure Wahrnehmungen für Beschreibungen dessen, was Realität ist. Es gibt einen Weg heraus aus diesem Dilemma. Der Weg daraus ist nicht an das zu glauben, was man macht. Er besteht darin, Dinge zu machen, die nicht zu einem selbst passen. Nicht in die eigene Welt oder wie immer man es nennen will. Vor kurzem habe ich mich entschieden, dass ich Lust habe, ein Buch zu schreiben mit dem Titel »Wenn Sie Ihr wirkliches Selbst entdecken, dann kaufen Sie dieses Buch und Sie werden ein anderer.« Wenn ihr einfach euer Glaubenssystem ändert, werdet ihr über eine Reihe neuer Ressourcen verfügen und über eine Reihe neuer Einschränkungen. Zwischen verschiedenen therapeutischen Modellen wählen zu können und fähig zu sein, aus ihnen heraus zu operieren, ist sehr wertvoll. Verglichen damit, nur aus einem Modell heraus operieren zu können. Glaubt ihr an eines, so wird euer Verhalten in der gleichen Weise eingeschränkt bleiben, wie diese Modelle begrenzt sind. Der Weg, um aus diesem Dilemma herauszukommen, ist natürlich der zu lernen, jeweils in einen veränderten Bewusstseinszustand zu gehen, um Modelle zu erfinden. Merkt ihr erst einmal, dass die Welt, in der ihr im Moment lebt, von vorne bis hinten erfunden ist, so könnt ihr neue Welten erfinden. Nun, wenn wir über veränderte Bewusstseinszustände sprechen wollen, müssen wir zuerst über Bewusstseinszustände sprechen. Du bist jetzt in diesem Moment bewusst da, stimmt's oder nicht? Frau, ich denke schon. Okay, woher weißt du, dass du in diesem Moment bewusst da bist? Welche Elemente deiner Erfahrung führen dich zu dem Glauben, dass du in deinem normalen Bewusstseinszustand bist? Ich möchte gerne wissen, was es mit diesem Bewusstseinszustand auf sich hat, dass er dir erlaubt zu wissen, dass du hier bist. Frau, ich kann deine Stimme hören. Du kannst meine Stimme hören. Ein Element deiner fortlaufenden Erfahrung ist also ein external-auditives. Gibt es in dir drinnen jemanden, der in diesem Moment gerade spricht? Frau, es kann sein, dass ich innere Stimmen habe. Wirklich? Während du mich jetzt hier sprechen hörst, spricht da noch jemand anderes? Das ist es, was ich wissen möchte. Und ich werde jetzt weitersprechen, damit du es herausfinden kannst. Frau, ich, ja, ist es ein Er oder eine Sie? Oder ein Es? Frau, eine Sie. Gut,